Im Bungalow angekommen, blieb den drei Detektiven gerade noch genug Zeit, die Kleidung zu wechseln und ein paar Sandwiches im Stehen zu essen, bevor sie zu ihrer Verabredung mit Mr. Ellis aufbrechen mussten. Ich hoffe, das geht gut. Was machen wir denn, wenn Ellis uns irgendwas über Geografie fragt? Deswegen sind wir doch offiziell hier. Uns wird schon was einfallen. Hier muss etwas einfallen, Just. Wenn er mich fragt, dann fliegt unsere Tarnung sofort auf. Keine Sorge, Zweiter. Du hast ja eine ganz andere Aufgabe. Alle bereit? Okay, ich klingel mal. Oh Gott, der Monsterhund. Den hatte ich schon wieder vergessen. Keine Sorge. Diesmal sind wir ja offiziell hier. Ihr müsst die drei Jungs sein von Amanda. Ja. Oh Gott, die Ruhe, Bronco. Ein schönes Tier. Guten Abend, Mr. Ellis. Ich bin Justus Jonas. Und das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews. Hallo. Peter hat den Hai gesehen. Kommt rein, kommt rein. Oh, ein tolles Haus haben Sie. Dankeschön. Freut mich, dass es euch gefällt. Oh, wenn ihr etwas trinken möchtet, steht dort auf der Anrichte. Ja, danke. Cola für alle? Ja. Gut. Erzähl mir mehr über diesen Hai, Peter. So viel gibt's da gar nicht zu erzählen. Wir waren tauchen und da kam er plötzlich und ich habe mich sehr erschreckt, weil er mit weit geöffnetem Maul auf mich zugeschwommen kam. Ich habe mich hinter einem Felsen versteckt. Boah, schauderhaft. Jetzt traust du dich bestimmt nicht so bald wieder ins Wasser, oder? Es war ja nur ein Riesenhai. Ja, Peter ist ein harter Hund. Den schockt so leicht nichts. Warum seid ihr denn überhaupt tauchen gegangen? Es herrscht ja nicht gerade ideales Badewetter. Genau deswegen. Wir waren der Meinung, dass uns der Regen unter Wasser noch am wenigsten stören würde. Aber das war ein dummer Gedanke. Es war kalt, ungemütlich und gefährlich. Und schließlich sind wir ja auch aus einem ganz anderen Grund nach Sandfield gekommen. Richtig. Ihr drei wollt an einer Arbeit fürs College schreiben, nicht wahr? Über Ferienanlagen, wenn Amanda mir das richtig beschrieben hat. Ja, ja. Und es ist furchtbar nett von Ihnen, dass Sie uns helfen wollen. Ah, das mache ich sehr gerne. Ich freue mich ja, wenn junge Menschen sich für das Tourismusgeschäft interessieren. Was genau wollt ihr denn wissen? Ja, das Kernthema unserer Arbeit ist der strukturelle Wandel im kleinstädtischen Raum als Folge großer Tourismusprojekte. Ein wunderbares Thema. Der strukturelle Wandel bedeutet nämlich in diesem Fall, dass mein Ferienresort die Anzahl der Gäste in Sandfield verdoppeln wird. Ja, und das ist eigentlich gut für alle, nicht wahr? Noch. Zunächst klingt es so, aber wir haben auch schon kritische Stimmen zu Ihrem Bauvorhaben gehört. Ja, ja, das wundert mich nicht. Eric Ellis, der böse Hotelier. Die Kritiker sagen, dass Ihr geplanter moderner Bau das ganze Stadtbild verändern wird. Aber ich baue doch gar nicht in der Stadt. Ich komme nicht einmal in die Nähe der viktorianischen Häuser. Ich baue gleich hier vorn, an der Steilküste. Dort gehört das Bauland allerdings gar nicht Ihnen. Ja, ihr habt mit Steve Young gesprochen, richtig? Ja. Dachte ich es mir doch. Nun, dann lasst mich mal meine Version der Geschichte erzählen. Ich mag Steve, ob ihr es glaubt oder nicht. Orte wie Sandfield brauchen solche Originale. Und im Grunde versuche ich nur, ihm zu helfen. Ihm helfen? Also, ganz ehrlich, für uns hört sich das so an, als würden Sie versuchen, ihn von seinem Grundstück zu vertreiben. Vertreiben? Aber das kann ich doch gar nicht. Das Grundstück gehört ihm. Wie soll ich ihn denn da vertreiben? Ich habe ihm einen Kauf angeboten, ja. Und zwar zu einem sehr guten Preis. Aha. Aber wenn er doch nicht verkaufen will? Dann begibt er sich in große Gefahr. Ich nehme an, Steve hat euch nichts von dem Gutachten erzählt. Gutachten? Typisch. Steve Young wettert zwar andauernd gegen mich, aber dieses Detail vergisst er gern. Ich habe das Bauland, auf dem ich mein Resort errichten will, prüfen lassen. Das Baugrundgutachten hat ergeben, dass das Stück direkt an der Steilküste abbruchgefährdet ist und deshalb nicht bebaut werden darf. Ah, die paar Meter, auf denen Mr. Youngs Haus steht? Ja, dort kann der Boden jederzeit abrutschen. Und wenn das passiert, wird der Steves Haus mit in die Tiefe rutschen. Aber dann schwebt Mr. Young ja in Lebensgefahr. Besser kann man es nicht sagen. Das tut er. Und er wüsste es nicht einmal, wenn ich das Gutachten nicht in Auftrag gegeben hätte. Aber das scheint er zu verdrängen. Ach, und Sie meinen, das könnte jeden Tag passieren? Ja, richtig. Genau vorhersagen lässt sich das natürlich nicht. Es könnte heute soweit sein oder in 10 Jahren. Aber passieren wird es. Früher oder später. Oh je. Trotzdem bin ich der Bösewicht. Das ist in der Tat unerwartet. Du trinkst ja ganz schön viel Cola heute, Peter. Was? Wieso? Ich hab doch genauso viel wie Ja, ich hatte irgendwie Durst. Übrigens, Mr. Ellis, dürfte ich mal Ihre Toilette benutzen? Ja, aber natürlich. Das Gästebadezimmer ist im 1. Stock. Den Flur entlang, die letzte Tür, gleich neben meinem Arbeitszimmer. Ah, danke. Ja, dann gehe ich mal schnell. Also Ihr Haus, Mr. Ellis, das ist architektonisch sehr interessant. Interessiert ihr euch denn für Architektur? Ja, wir haben am College einen Architekturkurs belegt. Ach, ja, ich kann euch gerne ein bisschen was dazu erzählen. Na, das war ja praktisch. Da brauche ich gar nicht nach dem Arbeitszimmer zu suchen. Die Tür hier muss es sein. Viel Zeit bleibt mir nicht. Der Schreibtisch. Baugrundgutachten. Gutachten von Barks und McCreary, San Francisco. Das ist Fachchinesisch. Ich verstehe kein Wort. Ein Holzkästchen. Schick. Brieföffner. 2 prall gefüllte Umschläge. Ricardo. Ah ja, nicht zugeklebt. Geldscheine. Massenweise. Die Schreibtischschublade. Abgeschlossen. Nein. Ein Alarm? Was soll ich denn jetzt? Nein. Moment. Das ist kein Alarm. Das Telefon. Verdammt. Alice. Wo soll ich denn? Ach, der Ohrensessel. Ja, ich komme ja schon. Ja, bitte? Ricardo, na endlich. Sie wollten sich doch schon viel früher melden. Was gibt's Neues? Aber Sie haben mir doch versichert, dass Sie wissen, wo Sie suchen müssen. Wie bitte? Taucher? Was für Taucher? In was für einem Boot waren Sie unterwegs? Das klingt verdächtig nach Joe Hiltons Boot. Aber warum sollte die ausgerechnet heute am Afrika-Felsen tauchen gehen? Ja, und wer waren die anderen drei? Jugendliche. Oh, das ist ja sehr aufschlussreich. Was? Ihre Leute sind mit Harpunen auf tauchende Jugendliche losgegangen? Haben Sie den Verstand verloren? Ach was, hei, das war ein Fehlalarm. Lassen Sie die Harpunen in Zukunft zu Hause. Naja, hoffentlich gibt es wegen dieser Unüberlegtheit nicht noch Ärger. Setzen Sie Ihre Suche morgen fort und erstatten Sie mir sofort Bericht, sobald Sie etwas gefunden haben, ja? Erst als Peter die Schritte auf der Treppe hörte, verließ er sein Versteck. Er schlich ins Bad, betätigte die Toilettenspülung und ging die Treppe hinunter zu den anderen. Der Abend endete eine halbe Stunde später. Alice hat Verdacht geschöpft. Bist du sicher? Ja. Er ist stutzig geworden, als Ricardo ihm von den 3 Jugendlichen an Bord des Bootes erzählt hat. Das können ja nur wir gewesen sein. Wir haben ihm ja auch ausführlich vom Riesenhai erzählt. Genau. Übrigens, unsere Hai-Geschichte war auch der Grund, warum Ricardos Männer überhaupt Harpunen bei sich trugen. Ach. Ja, die Geschichte ging von uns zu Amanda, zu Alice und von dem zu Ricardo. Alice weiß jetzt jedenfalls, dass wir ihm etwas verheimlicht haben. Dafür wissen wir, dass er beträchtliche Summen Bargeld in seinem Büro hortet, die für Ricardo und eine Person namens Raya bestimmt sind. Na toll. Und was fangen wir damit an? Ganz ehrlich, Leute. Ich glaube, unser Besuch bei Alice hat uns mehr geschadet, als er genützt hat.